Paris! Verzeihen Sie, meine Herren! Ich habe augenblicklich leider keine Zeit, Sie zu empfangen. Ich bitte Sie sehr um Verzeihung, aber ich habe einen dringenden Geschäft zu erledigen. Wären Sie so freundlich, morgen oder wann immer wieder zu kommen. Wir sind also einig. Sie gehen jetzt weg, der Publik. Tja, ich habe eine Geschäftskampf zu machen. Die Herren, glauben Sie mal. Wir haben uns schon geeinigt. Da hätte man nicht stundenlang gewartet. Wenn unsere Angelegenheit heute nicht wie ich die Gehirn, wenn es noch wieder erreichen. Meine Herren, es gibt ja einen sehr einfachen Ausweg, wenn Sie mit mir Ihr Vorlieb nehmen wollen. Übernehme ich sehr gerne die Verhandlung in Schatten. Wir sind Geschäftsleute, die Sie uns wissen, die Zeit von Geschäftsleuten nicht zu bewerten. Wollen Sie hier eintreten? Und zwar